Ja, während hier noch leise im Hintergrund der Track von Apoblim und Pebblerlist ausklingt, der da Circling heißt, machen wir die Anmoderation hier für die Sendung, für den Nachtschalter heute hier im Freien Senderkombinat. Wir werden euch jetzt ja, gucken, wie lange eigentlich, vielleicht mindestens die nächsten 2 Stunden, würde ich sagen, vielleicht auch länger, leichtes Genicke im Hintergrund, mit einigen Musik versorgen. Teilweise wird sie so langsam sein wie eben, aber auch vielleicht etwas schneller noch. Mal schauen, lasst euch überraschen, was heute hier noch alles kommt. Und wir machen weiter. Thank you. Ihr hört von dem aktuellen 2008 erschienenen Distance-Album erst das Lied Magnesium wahrscheinlich und nun Losing My Grip. What? numbers to you. Just ones and twos. And when we fight, you shine up your light. And when we unite, you come ready to fight us. Ja, gerade eben hörten wir CCTV von LV featuring Dandelion und der Hintergrund ist leise gerade zu hören, jetzt wieder ein bisschen lauter. Wir machen jetzt ein paar Tracks von Harmonic 313, der unter dem bürgerlichen Namen Mark Pritchard bekannt ist und aus Sydney kommt und am Sonntag im Pudel ist, was ist das, der 15. glaube ich, abends dann dort auflegt oder als Live-Act agieren wird. Bestimmt sehr empfehlenswert, jetzt noch die nächsten drei Tracks von ihm. Thank you. We'll be right back. Ja, das waren gerade noch die letzten Klänge dieser kurzen Harmonic 313-Strecke. Wir hörten gerade in der chronologischen Reihenfolge Flash, dann Cyclotron C64SID und gerade zuletzt Quadrant 3. Das sind alles Tracks, die auf dem im letzten Monat erschienenen Album von Harmonic 313 When Machines Exceed Human Intelligence erschienen sind und auch zum Beispiel auch gestern in der ganzen Platte liefen hier im Freien Sender Kombinat. Hinter Harmonic 313 steht Mark Pritchard. Und Mark Pritchard, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, wird am Sonntag im Golden Pudel Club auftreten. Das wird bestimmt sehr spannend. Ja, vielleicht auch sehr voll, keine Ahnung. Aber lohnt sich bestimmt, dahin zu gehen. Ist ja meistens auch nicht so teuer da. We'll be right back. Scuba, a Mutual Antipathies Remixes heißt irgendwie die EP, würde ich es mal nennen. Ja, der Track, den ihr hört, ist Puppies. Und ja, ist noch relativ neu, Ende 2008 erschienen, dem Hot Flush Label. Scuba auch manchmal im Pudel live Remixe zu hören und andere Mixe. Ja, schaut doch mal vorbei, gibt da so Internetseiten von. Thank you. What are you doing up there? Hope you're doing fine. Batsy boy, no bad man. Batsy boy, he just human. And he had his bum fucked in prison, a human too. Batsy boy, no bad man. Batsy boy, he just human. And he had his bum fucked in prison, a human too. And all of the Batman, they be picking on the poor Batman. And all of the Subman, they be singing, let's shoot down the Batman. Out in Jamaica, it's a witch, and they're just like the Ku Klux Klan. Yeah, he's waiting for a lynching of the next poor Batman. And when I dance and shake my booty to the sound of the elephant man, while we be dancing, he'd be singing, let's go kill a Batman. Now I'm starting to feel guilty about the poor ass Batman. So I thought I'd sing a song of praise, big up the Batman. Batty boy, no bad man. Batty boy, he just human. And the yard is bum fucked in prison, a human too. Batsy boy, no bad man. Batsy boy, he just human. And the daddy's bum fucked in prison, a human too. Me asking why you're all this yardy folks are square just like the Pope. You think that they'd be chilled out now from years of smoking dope. But the next generation do not give me so much hope. Grime keeps spitting like the grand. That's lynched that batty with the rope. Grime keeps that batty. Attack you, run down on your put you. The law should cut it out of the world. It should come out of the world. No man should be with a man. All women should be with a man, not a woman. No man should be with a man. Me talking about the rainbow calories, la. Me talking about the rainbow calories, la. Me talking about the rainbow. Ja, und so kommt es, dass dann auch schon der erste große Fehler dieser Sendung passiert. Ganz großer Fehler. Ganz schön. Sonst sag nur mal kurz, was hast du denn gerade gespielt eigentlich gerade? Das war gerade Jacuzzi mit Rainbow Colored Rizzler. Ja, schon von 2007, aber dennoch immer wieder schön mal zu hören. Kleines Statement zu Homophobie in Jamaika von Rastafaris und so weiter. Und als nächstes hören wir Cybeck. Naja, so kommt der nächste Fehler dann auch schon gleich. Es sollte dieser Track hier sein. Do it. I'm

Ja, ihr hört den Nachtschalter hier im Freien Sendekombinat und eine Stunde ist auch schon um. Das ging immer schnell, ne? Naja, wir hörten gerade eben in umgekehrter Reihenfolge, also umgekehrte chronologischer Reihenfolge, gerade eben Hudson Mohawk, Polka Dot Blues. Das ist von dem, ich glaube, ja, relativ neuen Album von Hudson Mohawk, oder ist das ein Album? Eigentlich eher so eine EP, die erschienen ist, ich glaube, so in den letzten Wochen, Monaten, weiß ich gar nicht so genau, auf Warp Records. Davor hörten wir einen schon ein bisschen älteren Track von Danny Breaks, Jellyfish, und davor hörten wir Cyback Bangin', und ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr, so im März, rausgekommen. Ja, wir machen weiter mit so alberner Musik, wie eben, oder auch nicht alberner, oder was auch immer, hier im Programm des Rhein-Sinne-Kombinats. Achso, was wir vielleicht noch sagen konnten, ihr könnt die Titel, die wir hier spielen, auch live mitverfolgen. Naja, halb live zumindest. Wir versuchen die regelmäßig zu updaten und das könnt ihr über die FSK-Website, indem ihr auf der Startseite einfach auf Nachtschalter klickt. Dann müsstet ihr die Playlist relativ schnell finden. Also ja, viel Erfolg dabei. We'll be right back. Ja, während mein Kollege gerade kurz aus dem Studio draußen ist, mache ich die Moderation der Tracks, die er gerade aufgelegt hat. Und zwar hörten wir von Bongra Core vs. Trust. Danach hörten wir von Squarepusher Illegal Dustbin. Das ist ein Track übrigens, der auf der neuen EP von Squarepusher ist, die im Januar rausgekommen ist. Und Squarepusher ist auch am 2. April endlich mal in Hamburg im Übel und Gefährlich. Und gerade eben hörten wir von Zombie Spliffed Up. Hier geht es jetzt weiter mit der super Single von Thunder Heist, die auch, glaube ich, nächsten Monat erst, weiß ich gar nicht so genau, ein Album rausbringen werden, was bestimmt sehr, sehr spannend ist, sehr zu empfehlen. Werden wir versuchen, auch hier im Freien Sender Kombinat dann mal zu spielen. Everybody back, popping me, jerk it, girl, work it till your stomach hurting. Don't stop, gotta get it, break it down till your body sweating. Everybody watching, that don't mean we stopping. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. What you know about a bang bang? Don't you wanna know? But you can't stay float. Relax and take off your coat. Turn something never seen before. What you know about a bang bang? Don't you wanna know? But you can't stay float. Relax and take off your coat. Turn something never seen before. Booty rocking, show stopping, everybody back. Popping me, jerk it, girl, work it till your stomach hurting. Don't stop, gotta get it, break it off your body, sweating. Everybody watching, that don't mean we stopping. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Velveteer, nothing less. Excuse me when I touch myself. Pop my skirt, watch me work. Let it go till body hurt. You know we ain't stopping. All them bitches watching. Big booty, little booty. Pop it, pop it, pop it, pop it. Big girl gotta dance too. Bang the folks, get banged through. Shake it till you break it, till you swear that you can't take it. Take it, big girls gotta dance too. Bang the folks, get banged through. Shake it till you break it, till you swear that you can't take it. Take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, dust it off and jerk it, dust it off and jerk it, dust it off and jerk it, dust it off and jerk it. Jerk it, booty rockin', show stopping, everybody back, popping me, jerk it, girl, work it till your stomach hurting. Don't stop, gotta get it, break it off to your body, sweating. Everybody watching, that don't mean we stopping. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it, go. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it, go. To cowboys, but yes to cowgirls that ride a cowgirl and still got the cowgirl. See, we punch around here, only go grills around here. Nope, no lanes reside here, cause we don't like they bring it back. Nope to cowboys, but yes to cowgirls that ride a cowgirl and still got the cowgirl. See, we punch around here, only go grills around here. Nope, no lanes reside here, cause we don't like they kind here. My modern day horse got a glossy coat with flakes, screens for canteens, chrome horseshoes for breaks. Make it L move out the L move until it's checkmate. Getting more cheese than a rat on his Thanksgiving break. Yup, chasing after these girls, much as I'm chasing after these dollars. If you not about making a dollar, I'm gon' holla, holla, holla, holla at you. Know you, cornbread, fed, thick chick with the long legs, legs. She banging that screw, sipping purple mixed with Sprite. So I'm guessing that she dirty, sour bread, bread. She was, but her country ass was too loud and shit. So I had to put a throat on some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. Cornbread, gold teeth, macaroni, better get that cheese, homie. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. Cornbread, gold teeth, macaroni, better get that cheese, homie. Grabbing when I'm rapping, UGK blasting chick magnet, third coasting caddy rolling Texas motherfucker. I'm a crotch grabbing when I'm rapping, UGK blasting chick magnet, third coasting caddy rolling Texas motherfucker. Homies pushing them old schools with rims big as your ego. We the flyest Negroes you know who ain't never seen Soho. British nightly, cause DMG something like Southern royalty. Williams chicken and hundreds T. Rangers fitted, you know it's me. Cool as in everything. You ain't X-Rabbit on the beat, you can take it to the bank. I'm a lone star stunner, yes I is, yes I is. Damaged goods is the crew, we bout our business. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. Cornbread, gold teeth, macaroni, better get that cheese, homie. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. We gon' turn the world onto some dirty south shit. Cornbread, gold teeth. Bye. Und ins richtige Mikrofon sprechen ist auch eine Kunst. Wir hörten gerade eben einen Track von Louis Kankert, Egg Yolks, Yolks Yo, naja, so heißt er ungefähr. Den kann man, glaube ich, auch kostenlos runterladen unter, wie ist das Blog nochmal, scatterblog.blogspot.com. Nee, scattermish.blogspot.com. Naja, davor hörten wir X-Rabbit and DMG's Dirty Thaus, auch ein Track vom neuen Album von den beiden, dessen Cover mir gerade nicht hier in die Hände fällt. Hier ist es aber, genau. Hello World, der Titel. Und das kommt morgen raus, das Album, und enthält insgesamt, ich glaube, so 15 Titel, überwiegend nicht so super die Kracher, aber dieser Track, den wir gerade hörten, Dirty Thaus und Are We Friends sind so meine Anspieltipps von dem Album. Davor hörten wir einen Titel von Thunderhaste, Jerk It, beide auch, also eben auch wie X-Rabbit und DMGs, erschienen auf Big Dada Recordings, dem Sublabel für Hip-Hop-ähnliche Sachen von Hintertune. Und auch da habe ich ja vorhin schon gesagt, kommt ein Album raus. Ich glaube, Ende dieses Monats oder Ende, Mitte nächsten Monats. Bestimmt auch sehr empfehlenswert. devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Ja, ihr hört immer noch den Schalter in der Nacht. ja, vorhin mit zuletzt gehört Distance mit dem Lied Skeleton Grin, auch 2008 rausgekommen. Dazwischen dann Diplo mit dem Lied Must Be a Devil im Original Mix. Hier und dazwischen noch, genau, Congo von Kid Dub auf der Jungle EP. Living in a suitcase. Meet a clown for in love. Down to have you over. Clown around and break up. Take you to a jukebox. That's the situation. Pick you out a number. Nice hour arrangement. Dancing on the legs of a newborn pony. Left, right, keep it up, son. Go ahead and have her. Go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. Ain't born typical. Walk you to the counter. Yes, you got to offer. Make you a soda. Look at you forever. Walk you to the water. Eyes like a casino. Ain't born typical. Find a piece of silver. Pretty as a diagram. Go down to the Rio. Put it in my left hand. Put it in a fruit machine. Everyone's a winner. Laughing like a seagull. Living in a suitcase. Meet a clown for love. Down to have you over. Take you to a jukebox. Pick you out a number. Dancing on the legs of a newborn pony. Left, right, keep it up, son. Go ahead and have her, go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. Find a piece of silver. Here's a diagram. Go down to the Rio. Put in my left element. Put it in a fruit machine. Everyone's a winner. Laughing like a seagull. Find a piece of silver. Go down to the Rio. Put it in my left element. Put it in infinity. Everyone's a winner. Laughing like a seagull. Everyone's a winner. Go down to the Rio. Put it in my left element. Put it in infinity. Everyone's a winner. Living in a suitcase. Meet a clown for the love. Down to have you over. Clown around and break up. Take you to a jukebox. That's the situation. Pick you out a number. Nice hour arrangement. Dancing on the legs of a newborn pony. Left, right, keep it up, son. Go ahead and have her. Go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. We'll be right back. Fly. Ja, FSK, Freizeitkombinat. Wir hören gerade einen alten Detroit-Klassiker, Model 500 No UFOs, erschienen 1985 auf Metroplex. Davor hörten wir Kid 606 The Drip, das ist vom Album vom letzten Jahr von Kid 606, Die Soundboy Die, auf die Tiger Beat 6 erschienen, und dafür hörten wir You Are a Fever von The Kills. Das Ganze aber im Remix von Jess Stepper. these girls play on the musical bar. It says a musical war. It's a musical war. Yeah. We'll be right back. children. Ja, jetzt noch ein bisschen, was wir gerade so gespielt haben. Ich lese mal so unsere Liste in umgekehrter Reihenfolge. Also, wir haben aufgehört bei Dub Child mit Take Me im Box Cutter Remix. Danach kam Double Standard, den hatten wir auch schon früher mit einem anderen Lied. Mit Iron Devil, ein sehr schöner Dubstep-Remix von Lee Scratch Perry's Original. Ja, danach The Shoes featuring Scream Club, Keep That Control, Yuxek Lost Control Remix. Danach Shadow Dancer, Be Happy. Und danach vom selben Interpreten oder was auch immer, Shadow Dancer mit The Bad Thing. Ja, und jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. allergies and germs. I present to you some brand new junk food, cause the rent is due. I know it's been a couple years, way more than a couple beers, and I've been around more cats than I was ever near. Made a record for a major label that you'll never hear. Wonder how you get to be an egg and all with severed ears. But I got a court order that's just keep it under wraps. All I wonder was the fellas to say go, like Thundercats. Ladies say how, like they stubbed their toe. Just another case of that all being held back by what you know. We back now with digital crack files, we picking them facts out and laying them back down. It's a brand new floor, solid but it's dusty. Working on that next level, just gotta trust me. For now you can't appreciate the view of the stars. Ain't no view of the bars, it's all Jupiter, Mars. And on a clear night, all you see is constellations. Watch the stars connect with no complication. Cause us, after all, this is a conversation, not a confrontation. Still I'm contemplating, no, no rap without compensation. Yes, you can't consider that a confirmation. If it wasn't for a mic check, I wouldn't have no debt at all. So next mic check, I'm stopping payment. Hey. It's an invitation, come on, rock with it. You are cordially invited to the mosh pit. If not happening, start your own. Cause the odds are the scientists are far from home. When we left space party and came to your town, we did not come this far to not get down. So tell the sound man, put the speakers to the sky. It's a new definition of transmitting live. Get crazy. That's right, it feels good. And they say we can't change. Guess what, we still could. It's not being me, oh. It's like, come on down. Gotta speed things up. That's why we make the sound. Get crazy. That's right, it feels good. And they said we can't change. Guess what, we still could. It's the middle of the night, but the sun is sky high. Gonna watch the world transform in front of my eyes. No shade from the light, don't know where to go. Standing at the intersection between fear and hope. And it's not about making a choice, you got none. It's seeing that it is what it is and not running. So you can get laced to race fate, you're gonna lose. You know the devil makes a killing off of running shoes. And I ain't talking about no fire and brimstone. The sinners and the winners and the liars and nymphos. I'm talking about part of yourself you'd rather hide. On the eve of the eyes we need an Adam, I will. Eat that quince on the second go round. This is better than not knowing less to go down. And yes, the flow sounds like it's out of a cage. Beat a rat-a-tat-tat to wake you out of your days. Put you back in the mind state to help with the crime rate. I'm walking a fine line, but doing it my way. No Monday to Friday, that's not how it's working, yo. Regular job got me feeling like Serpico. Everybody knows that he don't belong here. Like, why in the world did you bring these songs here? I don't even know, it's like a force of habit now. And I will back it up before I'm forced to back it down. Check it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next up in line with the heavyweight rhyme. It's me, Jesse, Jimmy, everything fine. It's a new invitation, come on, rock with it. You are cordially invited to the mosh pit. It's not happening, start your own. The odds are not too far from home. Every rhyme on you, you're going down. But I'm not going far, I'm not getting down. So come on now, man. You gotta hear that, don't you know, friend. Side by side, you thank you. Ja, da schwindet er hin, der Abend. Wir sind mittlerweile auch schon beim vorletzten Song. Zumindest war das gerade der vorletzte Song angekommen. Und ja, schnell vorbei, ne? Ja, werden dann uns auch heute ausschalten, für die Nacht zumindest über. Vielleicht, was hörten wir nochmal eigentlich gerade eben? Also gerade eben war das Quiet Village Utopia. Als, vielleicht kannst du es besser erkennen, was danach, das als davor kam. Das war Lone mit Midnight Feast. Genau, und dann Zero Theory, also jetzt in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, Side by Side, Zero Theory von Catskills Records ist das zumindest erschienen auf dem Sampler letzten Jahres zur Zelebrierung der elfjährigen Jubiläums von Catskills Records. Und davor? Davor Junk Science mit Running Shoes, Definitive Jux Records oder so. Ja, ich glaube, den, der wurde geschenkt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, die letzten vielleicht sogar bis zu fast 3 Stunden. Erstaunlich lange dafür, dass die Nacht schon so weit fortgeschritten ist, aber wir haben es geschafft. Ja, aber und ihr auch. Insofern gibt es dann als Belohnung gleich die Nachtschleife, vorher allerdings noch ein quasi, sagt man so, Betthubfall. Da haben wir mal tief in den Archiven gekramt und einen über 12-minütigen Song gefunden, der uns zumindest es ermöglichen sollte, auf jeden Fall die Nachtschleife dann auch an den Start zu bringen. Und da drin hören wir The Box von Orbital. Sehr schön, ja, dann gute Nacht.